Gewalt unter Jugendlichen hier dargestellt in einem Film, aber eben auch oft ein reales gesellschaftliches Problem. Wir sind jetzt mit Professor Joachim Kersten verbunden. Er unterrichtet an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Guten Morgen, Herr Professor Kersten. Guten Morgen. Ist das Thema, das dieser Film aufgreift, Gewalt unter Jugendlichen und Gewalt von Jugendlichen, ist das ein wachsendes Phänomen, wo wir oft den Eindruck haben, oder sind wir einfach nur sensibler geworden? Das Letztere ist, glaube ich, richtig. Die Wahrnehmung dafür hat sich geschärft. Speziell durch Vorfälle wie zum Beispiel in München da im Winter vor 2 Jahren, das ist dann jetzt schon fast, oder 1,5 Jahren, wo es eben nicht unter Jugendlichen ging, sondern wo es gegen einen Rentner ging in der U-Bahn. Das hat ja eine große Aufmerksamkeit erzeugt. Und diese Gewalt unter Jugendlichen in den entsprechenden Stadtteilen findet statt, hat aber nicht so diese Aufmerksamkeit insgesamt. Von Seiten der Forschung muss man allerdings sagen, dass die Wahrnehmung der Bevölkerung, auch die Wahrnehmung der Polizei, dass das sich also ständig erhöht. Und das zeigen ja auch die Zahlen, also die Kriminalstatistik, dass das von Dunkelfeldstudien, also wo man eine große Anzahl von Jugendlichen befragt, nicht geteilt wird, sondern da gibt es eher eine gleichbleibende, stagnierende und rückläufige Entwicklung. Und es gibt sehr große regionale Unterschiede. Also so zu sagen, es wird immer schlimmer und die rasten immer mehr aus, ist so falsch. Sie rasten aus und sie rasten auch manchmal auf eine Art aus, die wirklich sehr beunruhigend ist. Und wir haben Viertel, in denen diese Art von Gewalt, und es wird ja in dem Filmausschnitt auch gesagt, Respekt, man muss also sich so verhalten, dass man Respekt bekommt. Das ist schon was, worüber wir uns ein bisschen Sorgen machen wollen. Die Brutalität, die ist oft erschreckend. Sie haben das Beispiel genannt mit dem Rentner in der Münchner U-Bahn. Heute ein weiteres Beispiel in der Bild-Zeitung. Die Berliner Polizei hat ein Überwachungsvideo veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie 3 Jugendliche auf einer U-Bahn-Station auf einen Mann einschlagen und der hat dauerhafte Hirnschäden davongetragen. Also, wie besorgniserregend ist das? Gerade im öffentlichen Raum, also in diesem Fall auch öffentlicher Nahverkehr, gibt es diese Brutalitäten, weil diese Jugendlichen meinen, also ihr Respekt sei verletzt und die denken auch nicht mehr nach. Und die Forderung jetzt durch härtere oder längere Strafen, die davon abzuhalten, ist völlig absurd, weil die da überhaupt nicht dran denken in dem Moment. Die fühlen sich dann so verletzt in ihrem Selbstwert, weil der Selbstwert auch so schlecht ist, ja, der ist auch so zerbrechlich, dass der geringste Kick dagegen, den sie so empfinden, als völliger Respektverlust wahrgenommen wird. Und Gewalt ist, seitdem es Menschen gibt, ein probates Mittel, um Respekt wiederherzustellen. Ja, es ist nur nicht akzeptiert und nicht zivilisiert. Wie entsteht denn Jugendgewalt? Sie haben eben schon bestimmte Milieus angesprochen. Ist das eine ökonomische Frage oder greift das zu kurz als Erklärungsmuster? Das ist ein Faktor dabei. Es ist, dass das Jugendliche, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen, Jugendliche, die aus Familien kommen, in denen Gewalt zu Hause ist, leider, die sind da anfälliger dafür, und zwar sehr, sehr viel anfälliger dafür, Täter zu werden, aber auch Opfer dieser Gewalt zu werden. Also das kann man schon festhalten. Aber das jetzt zurückzuführen auf ökonomische Situationen ist falsch, weil dann müsste sich das in den Zahlen anders widerspiegeln. Wir hatten ja Phasen, wo es uns ganz gut ging in diesem Land. Und da müsste das dann zurückgehen und so weiter. Und das ist nicht so. Diese direkte Linie gibt es nicht. Es gibt einen Zusammenhang. Aber die klareren Zusammenhänge sind, dass es männliche Jugendliche sind, junge Männer, Heranwachsende. Und dass diese Respektverletzung hat auch so einen Geschlechteranteil. Also die sind da irgendwie empfindlicher und rasten eher aus als Mädchen. Sagen wir mal, diese Sprache, dieser Umgang miteinander und das mangelnde Sich-Einschalten der Erwachsenengesellschaft oder das Fehlen von Vorbildern, das spielt bestimmt auch eine Rolle, weil auch die Sprache, die wir jetzt in dem Filmausschnitt hörten, diese Art miteinander zu kommunizieren, ist auch eine, die auch in Schulen, auf Schulhöfen oder auf dem Schulweg sehr, sehr stark zugenommen hat und sehr abwertend ist. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle, also eine gewisse auch sprachliche Gewöhnung an Gewalt. Kann das sein, dass das auch Milieus sind, in denen die Elterngeneration verunsichert ist, zum Beispiel durch Migration? Wir beobachten das ja auch oft im Milieu der Russlanddeutschen. Kann das sein, dass das eine Rolle spielt? Es gibt da zwei, Entschuldigung, ich muss mich nochmal räuspern. Es gibt zwei Haltungen. Einmal gibt es Eltern, die tatsächlich sich nicht kümmern, weil sie gar keine Ahnung haben, was ihre Kinder machen. Die meinen, dass das alles okay sei, aber kriegen eigentlich nicht mit, was ihre Kids da abziehen. Und die anderen sind überbesorgt und kontrollierend, und speziell den Mädchen gegenüber, und sehr religiös. Und das erzeugt im Grunde genommen auch wieder Probleme. Also Die Eltern sind aber auch für junge Menschen zwischen 13 und kann man ja sagen auch 20, sind nicht mehr die Instanz, wo man sich normative Orientierung, also was ist gut, was ist falsch, was ist richtig, holt, sondern die holt man sich bei den Gleichaltrigen. Und deswegen, wenn man was dagegen tun will, also gegen diese Form von... Ja, ist die Frage, wie kann man die auffällige Jugendliche wieder einfangen? Man muss, glaube ich, da auf die zugehen und man muss da ansetzen, wo die sind und wo die sich ihre Orientierung holen. Das ist in den gleichaltrigen Gruppen, ja. Also einen anderen Weg gibt es leider nicht. Und das kann man nicht erst immer machen, wenn das Kind im Brunnen ist, also wie nach solchen Vorfällen, den Sie da eben auch zitiert haben, sondern man müsste das alltäglicher machen. Und da hapert es im Moment sehr, sehr stark dran. Mehr Sozialarbeit. Mehr Sozialarbeit, mehr Jugendarbeit, mehr Netzwerke in den Stadtteilen, speziell in den problematischen Stadtteilen. Es gibt auch Stadtteile, wo man vor 10 Jahren gesagt hat, das Ganze ist zusammen keine 3,50 Euro mehr wert, die sich heute sehr, sehr stark berappelt haben und ganz gut dastehen. Und es gibt Stadtteile, die sehr, sehr extreme Probleme haben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Professor Joachim Kersten, er unterrichtet an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Wir sprachen mit ihm über das Thema Jugendgewalt. 8:44 Uhr.